nicht, das schlug fehl. Doch schilt mich nicht mehr Schelm, dies eine Rat ich achte noch wohl. Alles ist nach seiner Macht. Lass dir die Städte, stelle dich fest, versuch's mit Mime, dem Bruder, der Artia, versiehst du dich besser. Was anders ist. Am Lichte glänzt.